Herzlich willkommen zum Brennpunkt Gladbach hier auf nonpg.de. Firken 2-11er, da wird schon gelacht im Hintergrund, Firken 2-11er kommt verfrüht aus der Sommerpause zurück. Eigentlich sollte es am 21. wieder losgehen, aber so viel Zeit konnten wir einfach nicht ins Land streichen lassen. Wir mussten jetzt sofort alle Urlaube abbrechen, aus Paris zurückkehren, hier ins Studio und uns unbedingt um eine Stadt kümmern. Das ist Gladbach. Ich schalte mal rüber zu unserer Krisenmanagerin drüben in Gladbach, Antonia Pocho-Rados. Ich grüße dich. Ja, hallo Deutschland. Hier ist alles kaputt. Hier wird alles beschossen. Nein, ja. Quatsch. Ja. Wo geht's denn hier ab? Hallo erstmal zusammen. Ja, es ist nicht schön im Moment, Fan der Gladbacher Borussia zu sein, beziehungsweise nicht schön ist falsch ausgedrückt. Es ist sehr schwer, Fan der Gladbacher Borussia zu sein. Denn nicht nur in der Bundesliga läuft es schlecht, nein, wir spielen auch in der Champions League vier Ecken, zwei Elfer. Ja, ich wollte es gerade sagen, am Wochenende läuft es schon nicht gut und dann kommen jetzt auch noch die Champions League Spiele dazu. Ja. Ich habe dir ja vor einigen Tagen mal so eine Sprachnachricht geschickt, in der ich sagte, dass ihr das nicht so einfach nehmen dürft, was da unter der Woche passiert. Ja klar, ne? Der Gladbacher als solches sagt, das ist ein Zubrot, das ist ein Bonus da, gegen die großen Vereine Europas zu spielen unter der Woche. Aber ich sage dir, das steckt dir auch in den Klamotten, wenn du mal so 3, 4, 5 Buden reinkriegst da am Mittwoch. Also das kannst du, glaube ich, meiner Meinung nach nicht so leicht abschütteln dann, wenn es wieder am Samstag oder Sonntag gegen Darmstadt oder Leverkusen geht. Also Pocho, das war ja deine Meinung oder deine Aussage, dass das ja nur ein Bonus ist, diese Champions League Spiele. Aber ich glaube auch, dieser Bonus kann nach hinten losgehen. Ja, mit Sicherheit kann das passieren. Ne? Es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass man irgendwo durch so ein Spiel, was man vielleicht noch höher verliert, noch anders verliert als jetzt das vergangene 0-3 gegen Sevilla. Ja. Dass das natürlich alles sehr schwierig wird. Aber es ist im Moment natürlich auch so eine Situation, wo nichts funktioniert, wo du dann 3 Elfmeter gegen dich gepfiffen bekommst. Was war denn da los, sag mal? Und dann spielst du am nächsten Wochenende auch noch gegen den FC. Ja. Was bedeutet, wenn es da schief gehen sollte, und mit schief gehen meine ich ja fast alles andere als ein Sieg, dann wird's ganz, ganz bitter und mit Fanboykott und allem hin und her. Kannst du mir das ein bisschen mit dem Fanboykott erklären? Ich habe das nicht ganz mitbekommen. Das hat was mit den Ticketpreisen zu tun. Ach, weil die wahrscheinlich für diese Partie höher geworden sind. Genau, so Top-Zuschlag-mäßig. Und das wollen die sich so nicht gefallen lassen. Es ist alles ein bisschen schwierig im Moment. Ne? Ich meine, wenn man die Aussagen von Favre und so weiter hört und liest, dass er sagt, er macht es natürlich genauso weiter wie vorher und man wird zu schnell bestraft. Ich gebe ihm da recht. Und ich glaube auch nicht, dass es da eine Trainerdiskussion geben muss und wird. Aber man muss natürlich aufpassen, dass man nicht... Was heißt, man ist jetzt, das Kind ist jetzt schon in den Brunnen gefallen. Man kann sehr viel schon abschreiben von dem, was man sich vielleicht vorher vorgenommen hat. Ja. Jetzt muss man wirklich versuchen, sich an den eigenen Haaren aus diesem Sumpf herauszuziehen und muss wirklich anfangen zu sagen, wir müssen uns auf alte Tugenden wieder konzentrieren. Das heißt, vernünftiges Konterspiel, eine kompakte Innenverteidigung und so weiter. Ja. Aber wenn natürlich dann der Abwehr zurückkommt, direkt mal wieder die Fresse kaputt getreten kriegt, ist das alles nicht so einfach. Ne? Also dieses Spiel gegen Köln, in Köln auch noch, kommt zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt meiner Meinung nach. Ihr bekommt da dieses wirklich kuriose. Ich habe nur die Zusammenfassung gesehen. Ich habe nur das Bayern-Spiel in der Champions League jetzt verfolgen können, weil ich erst am Mittwoch wieder hier war, zu Hause und nur so eine Zusammenfassung gesehen habe. Deswegen bin ich da so ein bisschen auf dich angewiesen, was da in der Euroleague und Champions League in den letzten Tagen Gottes Willen, das habe ich auch nicht geguckt. Ich muss ja auch noch ein bisschen arbeiten. Ach, nicht so. Aber dieses Köln-Spiel, es ist mega unpassend, weil das ist natürlich dieses besondere Spiel für euch immer, das Mega-Derby. Und auch wenn die Kölner jetzt am letzten Spieltag nicht so überragend gespielt haben gegen Frankfurt, ne? Ja, gut. Muss man sagen, ja, also die Kölner haben eine gewisse Qualität, vor der man Angst haben sollte oder vor der man aufpassen sollte. Ist ja auch nicht gerade das Schönste, wenn dann ein angeschlagener Gegner dann auf einmal da steht, der auch wieder gut zu machen hat für seine Fans und so weiter. Es ist, wie du eben schon sagtest, der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Ja. Es ist auch deswegen der schlechteste Zeitpunkt, weil Köln halt in einer klaren, aufstrebenden Form ist. Mhm. Bis auf das 6-3 einen ganz guten Start in die Saison hatte. Ja. Und Gladbach natürlich den denkbar schlechtesten Start, den du haben kannst. 0 Punkte, fast keine Tore geschossen, Unsicherheit, Verletzungen. Das ist alles ein Teufelskreis, der natürlich dazu führen kann, dass sehr viel Unmut entsteht und dass es dann dazu führt, dass sich nicht nur Fans davon abwenden, obwohl man die dann vielleicht nicht als Fans beschreiben sollte, man, ja, man muss immer denken, wo man herkommt und so weiter. Aber man muss natürlich auch nicht sagen, ja, man muss dran denken, wo man herkommt. Man hat auch letzte Saison oder vor ein paar Wochen noch einen richtig guten Fußball gespielt. Das kann man auch nicht verlernt haben in den paar Wochen. Jetzt muss man wieder zu einer Philosophie und zu einer Spielphilosophie zurück, zu der man eigentlich gar nicht mehr zurück wollte oder von der man sich eigentlich wegentwickelt hat, positiverweise. Man hat ja schönen Fußball letztes Jahr gespielt, offensiven Fußball, erfolgreichen Fußball vor allen Dingen. Und jetzt muss man sich so wieder so ein bisschen, ne, ja, an die, was war das, 2011, wo er fast abgestiegen wäre, oder 12? Das müsste 11 gewesen sein. Ja, muss man sich wieder so ein bisschen an diese Schreckenssaison zurückorientieren. Und das ist echt kacke. Und auch der Maxi Eberl war nach dem letzten Spiel, was war das? Gegen wen habt ihr da nochmal gespielt? Gegen Bremen. Genau, gegen Bremen. Hat er ein unfassbares Interview geführt, wo er sehr, sehr dünnhäutig wirkte und auch viele richtige Sachen und ehrliche Sachen angesprochen hat. Aber ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, so unterhaltsam auch dieses Interview war bei Sky direkt nach dem Spiel, Interviews nach so einer Partie, in so einer Situation direkt nach dem Spiel sind immer schwierig, immer scheiße, da bist du immer emotional aufgeladen, aber lieber Pocho, lieber Herr Eberl, es ist auch nicht nur das Managertum, was dazugehört, heute irgendwie Manager in einem Bundesligisten zu sein, sondern auch so ein gewisses professionelles Verhalten dann vor den Kameras und so. Ne? Ich fand es mega lustig, das Interview, aber auch höchst unprofessionell und habe dann zum ersten Mal gemerkt, dass es dem Herrn Eberl ein bisschen an den Nieren zehrt. Er hat auch ein bisschen abgenommen, habe ich das Gefühl, ne? Da habe ich gar nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Ja, ist schwierig im Moment halt auch. Und das geht natürlich auch an so einem Menschen nicht einfach spurlos irgendwo vorbei. Ne? Man muss ja auch sagen, wenn du die ganze Zeit gestreichelt wirst und dann auf einmal wieder eins auf die Fresse kriegst, das kennen wir aus Beziehungen, dann ist das echt für den Arsch. Gegen Hamburg habt ihr übrigens gespielt. Gegen Hamburg haben wir natürlich gespielt, nicht gegen Bremen, natürlich. Ja. Wenn du dann natürlich einen so auf die Fresse kriegst, Woche für Woche seit Anfang der Saison, dann ist natürlich auch eine gewisse Dünnhäutigkeit nachvollziehbar. Wobei ich dir natürlich recht gebe, dass man dem überstehen muss, wenn man in so einer Position ist. Ne? Wie war das eigentlich? Seid ihr noch im DFB-Pokal? Ja, da sind wir doch noch drin. Ja. Okay. Gegen Schalke spielen wir da. Ah, auch kacke, du. Ja, und auch noch auf Schalke. Ei, auch noch kackeriger. Ja, noch kackerer, ne? Ja. Alles nicht so einfach, aber um die Sache rund zu machen. Ich glaube trotzdem an meine Borussia und wenn ich das nicht tun würde, wäre ich auch an der falschen Stelle, mich als Fan davon zu bezeichnen. Das ist absolut richtig und ich meine, ihr habt immer noch eine gute Mannschaft, auch wenn ich der Meinung bin und schon immer war, schon bei der Verpflichtung für, glaube ich, 9 Millionen Euro, dass der Drimmitsch da vorne, was hat der gekostet, 9 Millionen? Ja, so um die 10, sagen wir mal. Sagen wir mal 10. Da kannst du eigentlich nicht bringen, ne? Ein Zehner für die Qualität und vor allen Dingen für einen Spieler, der überhaupt nicht im Saft steht, der in Leverkusen ja kaum gespielt hat, der natürlich in Nürnberg gezeigt hat, dass er ein sehr, sehr guter Stürmer ist, aber das ist ein Transfer. Da lagen auf mich zu viele Hoffnungen und der hat ja jetzt auch gar nicht gespielt. Da hat jetzt der Hahn auf der Neun gespielt, ne? Genau, ja. Ja, das ist schon ein Schlag in die Fresse. Für Eberl und für Drimmitsch. Und auch wie er den Stindl einsetzt, da denke ich mir, ja, dann holt den doch gar nicht, wenn er gar nicht da spielt, wo er so geglänzt hat in der letzten Saison bei Hannover 96. Das war eher die 8 oder die 10 und bei euch spielt er ja auch der 6, ne? Ja, er spielt sogar mal zwischendurch hängende Spitze und so. Also ich finde das auch ein bisschen schwierig. Ja, okay. Ja, aber das Schwierige daran ist halt, es fühlt sich alles ein bisschen, naja, ungefunden an, sage ich mal so. Ja. Es ist, sieht alles ein bisschen so aus, als ob diese Kontinuität, die im letzten Jahr sehr oder in der letzten Saison sehr viel ausgemacht hat, das heißt, dass Laufwege gekannt werden, dass blindes Spielverständnis irgendwo vorherrscht, das funktioniert noch im Moment nicht. Und dann resultiert daraus natürlich auch dementsprechend, dass die Spieler, die in guten Spielen auch immer glänzen, in schlechten Spielen noch schlechter sind, ne? Raphael oder sonst irgendwas. Ja, und ich glaube, das ist gar nicht dieser Negativtrend, der ist jetzt gar nicht deswegen so in Namen zu fassen, mit speziell Kramer und Kruse. Nee. Ich glaube, die fehlen euch gar nicht so sehr, weil sie eben auch bei den Vereinen, wo sie jetzt spielen, gar nicht so die Mega-Rolle spielen. Kramer auch gar nicht jetzt von Anfang an gespielt in der Champions League, ne? Ich glaube, die fehlen euch nicht so extremst. Dann fängt sich natürlich der unfassbar wunderschöne Jan Sommer da auch so ein Klops dann in der Champions League noch ein, wo ich mir denke, da kommt jetzt wirklich alles zusammen. Ne? Da kriegst du dann auch noch. Hä? Das ist es halt, ne? Dann, wenn du die Scheiße am Fuß hast, dann ja. kriegst du auch sowas noch, ja. Also, natürlich ist der Sommer ein sehr, sehr guter Keeper, aber meine Fresse, du. Über die ganzen Elfmeter brauchen wir jetzt gar nicht reden und so. Ich nee, ach, ist ja auch ja, totaler Quatsch, darüber Quatsch. Zu reden. Ne? Aber ich glaube, gepaart mit der Champions League, eventuell aus noch in im DFB-Pokal plus dieses schwierige Programm jetzt in der Bundesliga, das kann ganz, ganz böse enden. Wer ist denn euer Gegner im 6. Spieltag? Kann man das mal kurz herausfinden? Oh, englische Woche sehe ich gerade. Ja. Eieieiei. Oh, 6. Spieltag Bayern gegen Wolfsburg. Da gucken wir dann gleich nochmal drauf, wenn wir bei unserem Tippspiel sind. Übrigens kurz einwerfen, Tippspiel 103 Tipper. Wirklich großartig. Ich finde es super. Vielen Dank. Gladbach, wo seid ihr denn? Gegen Augsburg. Hm, ja. Im Moment ist kein Gegner ein einfacher. Wollte ich gerade sagen. Es ist im Moment ist eigentlich alles relativ unangenehm für euch. Du musst jetzt eigentlich, wenn du wirklich was erreichen willst als Verein wie jetzt Gladbach, aber auch Stuttgart und andere Vereine, die unten drin stehen im Moment, du musst jetzt wirklich eine Serie starten. Du musst jetzt wirklich, um nicht dieses Image eines Verlierers zu bekommen, jetzt anfangen zu gewinnen. 7. Spieltag in Stuttgart. Das werde ich mir aber, glaube ich, angucken, du. Ich habe dann auch Urlaub. Ich glaube, ich werde es mir auch angucken. Ja, ich werde das Derby morgen nicht verfolgen können, weil ich leider an der Fabrik hänge. Ja. Aber dann werde ich zwischendurch aufs Handy gucken und dann mit Tränen in den Augen weiterarbeiten müssen vielleicht. Mal sehen. Vielleicht vor Freude, wer weiß das. Ja, hoffentlich vor Freude. Ne, wenn Thorgan Hazard dann irgendwie 3 Tore schießt in der ersten Halbzeit, dann freue ich mich. Da freue ich mich dann auch. Wobei ich da nochmal ein kleines Fragezeichen hintersetze. Naja. Ist das jetzt euer Messias, euer Heils? Nee, meiner. Deiner? Meiner. Deiner. Ja, ist doch völlig okay. Spielt er denn wenigstens noch gut diese Saison? Das ist ja egal, er sieht einfach toll aus in der Mannschaft. Gut, Schaka aber auch gar nicht. Ja, gut, das toll. Das, und Sommer dann noch dazu, wenn du drei nebeneinander stellst, da hast du die Schau in der Tasche, so kann man sagen. Ja, also wirklich, also mädelstechnisch, da macht man euch nichts vor. Nee. Nur auf dem Platz ist im Moment ein bisschen eng. Ja, aber das ist ja auch nicht die Hauptsache, oder wie war das noch gleich? Ne? Naja, das kommt drauf an. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gewinne dann auch mal lieber ein Spiel mit meinem Club als. So hübsche Spiele haben wir ja auch nicht. Nee, eben. Auch in der Vergangenheit nicht gehabt. Aber Thiago ist ein Süßer, oder? Naja, aber du bist ja da schon dran und Bros kommen ja vor Haus, ne? Absolut. Ansonsten unterhalten wir uns gerade über Äußerlichkeiten von Bundesligaspielern. Ja, wer ist für dich der hübscheste Bundesligaspieler? Oh, das ist schwer. Ja, außer Jan Sommer. Ja. Der ist natürlich außer Konkurrenz, ja. Ja, das ist schwer. Ja. Da müsste ich auch noch mal so ein paar Bilder vor mir sehen, um die Grübchen zu interpretieren. Und so. Aber das ist schwierig, oder? Schwierig. Ich finde diesen Bärtigen von Darts. Ja, den finde ich auch gut, ja. Conor McGregor heißt er, glaube ich. Ja, genau, so heißt er, glaube ich. Ne? Aber wer weiß, wo Nick Diaz jetzt auftaucht, ne? Nachdem er für 5 Jahre ist. Ja, 5 Jahre, der hat ja Zeit. Kann gut sein, dass der noch kurz einen Jahresvertrag bei Gladbach kriegt. Mit der Nähe zur holländischen Grenze wäre der doch blöd, nicht nach Gladbach zu gehen. Ja, wirklich. Und ihr habt meinen Tipp nicht angenommen, ne? Hier, mit Torben Marx zu verpflichten nochmal für. Ja, ich glaube, daran hat es auch vielleicht gelegen, ne? Dass er dem doch einfach nochmal so 5 Spiele Verträge gibt. Das muss dem maximal beim nächsten Essen, was er bei euch zu sich nimmt, stecken irgendwie. Naja, wenn es so weitergeht, muss er wahrscheinlich erstmal auf den Bierdeckel anschreiben lassen. Ach so, okay. Naja, gut, ich glaube, Pocho, es war jetzt gar nicht meine Intention, da in irgendwelche Wunden zu bohren, sondern es ist wirklich momentan das Thema eigentlich in der Bundesliga, dass die Gladbacher, die ja nun schon Ambitionen haben und schon einen relativ wertvollen Kader haben und sehr hübsche Spieler haben, dass die mit 0 Punkten, ich bin gerade hier auf der Tabelle und mit einer Tordifferenz von -9, dass man, also ich sag's mal so, dass da hätte man jetzt in der Art und Weise nur nicht mitgerechnet. Nein. Und alles andere wäre auch geprahlt, dann zu sagen, ja, es ist jetzt der Anfang der Saison. Nein, damit muss man jetzt aufhören. Das hätte man am 2. Spieltag sagen können. Aber jetzt muss man auch langsam wirklich den Ernst der Lage sehen, denn es heißt ja nicht, dass die anderen Vereine, die weiter oben stehen, deswegen auch verlieren. Klar gibt's immer jetzt am Anfang noch Leute dabei, die in Schlagweite sind. Wenn du einmal gewinnst, bist du auch besser als der Letzte. Klar, muss ja sein. Ja. Aber es ist ja auch nicht schön, wenn du die ganze Saison so auf Platz 10, 11, 12 rumgammelst. Ich glaube, das ist auch nicht für jeden von uns, auch wenn wir es verkraften könnten, das, was wir als Gladbach-Fans sehen wollen. Und auch bei den Investitionen, die gemacht werden, auch nicht sehen können, weil das so rechnet auch ein Verein planend nicht damit, dass du so eine Saison dann spielst. Na klar. Könnt ihr denn sowas verkraften finanziell? Meinst du jetzt eine Saison nicht international zu spielen? Ja. Ja, doch, das denke ich schon. Abstieg sieht wieder anders aus, ne? Ja, da wollte ich jetzt nicht sagen, sowas. Also Abstieg. Nein, da muss man jetzt auch noch nicht drüber sprechen. Aber wenn du natürlich bis zum Ende der Hinrunde immer noch so rumdümpelst, dann sollte man auch solche Gedanken mal in den Kopf nehmen. Ich glaube, also auch der Herr Lucien Favre ist jetzt nicht mehr ganz so Messias. Wie wäre es noch vor der Saison war ich. Naja, er hat viel Kredit, ne? Er hat viel Kredit aufgebaut und auch bei mir und ich glaube auch bei der Führungsetage in Gladbach hat er da sehr viel aufgebaut und ich glaube auch, dass es wirklich dazu kommt, dass, wie ich eben schon gesagt habe, dass sie sich selbst aus den an den Haaren herausziehen aus der Situation. Das werden sie schon schaffen. Ja, das habe ich auch. Meinst du, Euroleague wird dann. Du, das wäre ich nach meiner jetzigen Lage wäre Euroleague im Moment fast wahrscheinlich das höchste der Gefühle, was du noch erreichen kannst, weil du hast jetzt schon 10 Punkte Rückstand auf diese Vereine. Ja, und die Clubs, die da vorne mitspielen, die machen auch einen guten Eindruck, so, ne? Ja, die haben auch viele Clubs haben eine erstaunlich starke Frühform. Auch die Aufsteiger wirken sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, so als ob sie wirklich sehr viel Selbstvertrauen haben, dass sie wirklich an die Sache rangehen mit Mut und nicht mit wie letztes Jahr bei Paderborn, wie es manchmal wirkt, irgendwie ein bisschen verzweifelt, sondern da wirklich mit Mut rangehen. Das kann damit zu tun haben, dass der Anfang der Saison jetzt gut für diese Vereine lief. Da muss man natürlich auch abwarten, wie es mal ist, wenn sie nicht so gut spielen wie jetzt am Anfang. Allerdings ist es natürlich schwierig zu interpretieren oder beziehungsweise vorauszusehen, wie es jetzt, sagen wir mal, in 3, 4, 6, 8 oder 12 Wochen aussieht. Absolut, Pocho, so dann lassen wir. Aber mal. Wie du hast eben schon gesagt, es steht eine englische Woche bevor. Das heißt, du hast jetzt am Wochenende ein Spiel, nehmen wir wieder das Beispiel Gladbach gegen Köln, du verlierst das und verlierst vielleicht sogar auch noch das Spiel gegen Augsburg. Dann stehst du richtig in der Kacke. Ja, dann ist aber wirklich, dann habt ihr Probleme. Ja. Und dann gegen Stuttgart, das ist ja schon fast ein Do-or-Die-Match. Ja, und du, andersrum, wenn du natürlich beide Spiele gewinnst, gehst du natürlich auch ganz anders in die Sache rein. Absolut, hast du direkte Konkurrenten ausgeschaltet. Ja. Wenn du jetzt die 3 Spiele jetzt gewinnst natürlich, dann ist wieder alles okay fast schon. Ja, fast schon, ja. Ja. Da kommen wir mal ein bisschen zur Champions League, zumindest zu den größeren Überraschungen, wenn es denn welche gab. Eine nette Anekdote kann ich sagen, als ich unter der Woche in Paris weilte, habe ich dort freundliche Menschen aus Schweden getroffen und kennengelernt und mich des Längeren mit denen unterhalten. Die waren natürlich in Paris, um das Champions League-Spiel PSG gegen Malmö FF zu gucken. Und habe mich da unterhalten mit denen, waren sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr nett. Und wir standen da in so einem Posten, wo gerade diese Paris by Night Tour losging und es war auch dementsprechend kalt. Und der eine hat dann so Gag gebracht, dass es ja hier so warm wie im Sommer im Schweden und so, da haben wir dann alle gelacht und so. So welche unterkühlten Gags aus der Hüfte haben die dann immer geballert. Das war ganz geil. So, ich hab so ein bisschen die Schweden da so ein bisschen schätzen und lieben gelernt, was die so ein bisschen erzählt haben. Nichtsdestotrotz gab es eine Aussage von einem, die mich sehr überrascht hat. Zum einen, ich habe natürlich erzählt, dass ich Anhänger des FC Bayern München bin und das war erstmal völlig okay. Fanden sie auch toll und hatten Respekt vor dem Verein. Also schon mal kein Hate gegen diesen Club in Skandinavien anscheinend. Und dann hat der eine Kollege dann noch erzählt, dass das Spiel, worauf er sich jedes Jahr am meisten freut, und das haben dann die anderen auch bestätigt, nicht Barca gegen Real ist, sondern Dortmund gegen Bayern. Tja, das scheint international dann wirklich, wirklich dieses Klassiko-Image schon zu haben. Ne? Das hätte ich ja nun überhaupt nicht gedacht, Pocho. Ja, aber man muss ja auch mal so sehen, bei Dortmund gegen Bayern war auch in den letzten Jahren immer viel Aggression dabei, da war viel Sticheleien im Vorfeld dabei. Und das kriegen natürlich Spiele. Ja, eben. Und das kriegen natürlich auch dann die Leute mit, die werden auch ihr Sky Sport News HD irgendwie haben. Und die Berichterstattung in ähnlicher, detaillierter Art und Weise. Und dann kann ich mir das schon vorstellen, dass man das auch im Ausland als sehr interessantes Spiel ansieht. Doch, das ist für mich jetzt nicht weiter verwunderlich. Also mich hat das ein bisschen überrascht. Ja. Also nichtsdestotrotz, Paris hat gewonnen gegen Malmö, ich glaube 2-0. Einmal Cavani, einmal Di Maria. Hab da auch nur die Zusammenfassung gesehen und ja, mein Gott. Da konnte man, glaube ich, von ausgehen. Aber 2-0 ist, glaube ich, völlig okay. Gab es sonst noch irgendwas? Ja, ich war die Kids aus Manchester haben sich nicht so gut geschlagen. Ne? Ja, das zum einen, aber ich war auch dann an der Champs-Élysées, war ich im PSG-Store. Mhm. Und ich kann dir sagen, Pocho, Zweck. Die machen auf dicke Hose, du meinst ja, lieber Zweck, schon. Hab ich mir gedacht, ja, ja. Meine Fresse. Also da, du kommst da natürlich einfach so rein, aber du musst dann erstmal durch so eine Wendelschlange gehen, weißt du, durch so Bänder, die da abgesteckt wurden, mit rotem Teppich und so. Ich habe gedacht, du wirst da, wenn du reinkommst, direkt mit Aviar-Spray Wasser eingesprüht oder so. Du wirst aber begrüßt. Ja. Da steht eine äußerst attraktive junge Frau und sagt Bonjour. Und dann sagt man, ficken. Wolle wukusch hier weg, muss. Ja, ja. Und ja, zwei Etagen das Ding und du konntest den üblichen Kram kaufen, den man eigentlich überall, den man wahrscheinlich bei euch auch kaufen kann, die man an der Sebener kaufen kann oder sonst irgendwo bei welchen Fanshops. Das war nicht das Besondere, aber die Art und Weise, wie das Ding aufgemacht war, das war schon sehr, sehr dicke Hose. Sehr, sehr dicke Hose. Real Madrid gewonnen, ne? Ja. 4-0 gegen Donetsk. Ja, überraschend hoch für mich, aber gut. Auch eine gute Frühform vielleicht. Ja, dreimal Ronaldo war da, glaube ich, und Benzema. Ronaldo ja ein bisschen im Clinch mit Rafa Benitez. Ja. Ja, da gibt es wohl das ein oder andere. Zwei schöne Menschen treffen aufeinander, ne? Ja. Es ist so, als ob du einen Collie neben den Terrier stellst. Ja, absolut. Habe ich ja sowieso noch, was ich gelesen habe, in meinem wunderschönen Champions League Büchlein, dass der Rafa Benitez mal Jugendtrainer bei Madrid war. Ich dachte, der wäre da nie irgendwie groß involviert gewesen in den Verein. Doch, der hat da eine History mit dem Verein und jetzt verstehe ich ein bisschen mehr diesen Transfer, wobei ich Benitez nie als großartigen Trainer irgendwie gesehen habe, auch wenn er, glaube ich, einmal die Champions League und ich glaube zweimal die Euro League gewonnen hat. Für mich nie so der große Benitez geht in den letzten Jahren zu Vereinen, die fertig sind. Das ist halt alles. Und da brauchst du natürlich auch als Trainer in dem Alter dann und in der Verfassung, die ja wahrscheinlich körperlich ist, der macht ja nichts mehr selber. Unglaublich fetter Mensch. Der ist einfach nur die Galionsfigur, die vorne ansteht. Und die Arbeit wird von den Matrosen gemacht in Form seiner Co-Trainer. Ne? Sehr, sehr dicker Mann, oder? Ein unglaublich dicker Mensch. Also, habe ich so gar nicht aufgenommen, aber... Ein sehr, sehr dicker Mensch. Glaube ich, mit der dickste Mensch der Welt. Dann soll es dieses wunderbare Tor von Draxler gegeben haben, was ich bis heute nicht gesehen habe. Ich habe es gesehen. Ja? Wirklich ein wunderbares Tor. Was hat er dann gemacht? Kunst? Turlup oder was? Ja, war einfach ein schönes Tor, das kann man nicht anders sagen. Ne? Also du kannst es dir bestimmt nochmal bei Go irgendwo angucken. Auch das zusammengefasst, ne? Ich hatte da ja ein bisschen Bedenken mit Draxler und so. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ich glaube, Hacking ist der richtige Trainer für ihn. Ja. Sag mal, wo du gerade Go angesprochen hast, warst du schon mal bei Anytime oder bei Sky Go auf dieser Bundesliga Selection oder was das ist? Nee. Nicht, auch nicht. Hätte ja sein können, dass du da schon mal reingeschnuppert hast. Nein. Ja, gut, dann machen wir das vielleicht mal zur nächsten Ausgabe. Man United hat verloren. Hausaufgaben machen. Wolfsburg Tabellenzweiter, Eindhoven Tabellenerster in der Gruppe B. Ja, gibt es denn sowas? Moskau und United haben verloren. Ich habe leider da nichts gesehen, Boccio. Ich habe da auch nichts wirklich gesehen, sondern auch nur Zusammenfassungen. Ja. Aber was natürlich auffällt, du hast, wie du eben schon gesagt hast, es haben natürlich die Vereine oder viele Vereine von denen gewonnen, von denen man es erwartet hätte, aber es sind überraschend viele dabei, die es eben nicht getan haben, wie eben die Clubs aus Manchester und so weiter. Ne? Ja, ja, genau. Auch City hat verloren, ne? Ja. Es ist unglaublich. Das kommen wir wieder zum Thema Gladbach. Für mich die interessanteste Gruppe ist Sevilla der Erster. Unentschieden City und Turin. Nee, Quatsch, Turin hat gewonnen. Oder 1-0 oder sowas? Ja, ja, richtig. Nee, 2-18 oder sowas haben die gewonnen. Ja, ja. 2-1, so jetzt habe ich's. 1-2 in Manchester sogar. Das hätte ich jetzt nun auch überhaupt nicht gedacht. Also Turin muss man aber wieder auf dem Zettel haben. Turin ist eben anscheinend eine Champions-League-Mannschaft, die es schafft, sich so sehr zu motivieren, dass sie in den Spielen in der Champions League über sich hinauswachsen. Das haben sie letztes Jahr ja auch getan. Und das ohne Vidal. Ja, und ohne euren neuen süßen Boy hier, wie heißt das? Mit dem Kingsley. Tollen Rattenschwanz als Frisur. Wie heißt Kingsley das? Coman. Ah ja, Coman. Coman ja, Savard. Coman Savard, ja. Hat aber ein schönes Debüt gehabt da in der Champions League. Dass er kein schlechter Spieler ist, das war zu erwarten, sonst hätten der FC Bayern München nicht verpflichtet. Das kann man. Andererseits muss man jetzt natürlich auch die Kirchen im Dorf lassen irgendwie. Das ist ein ganz junger Mann, der natürlich sich jetzt in den nächsten 19. zwei Jahren da entwickeln soll. Ne? Ja, aber er kann doch jetzt auch, also ich war sehr gespannt auf diesen Transfer, weil das ja so ein bisschen einherging mit diesem Martial-Transfer nach Manchester dafür 170 Milliarden Euro und dann mit unserem bescheidenen, sollten sie die Kaufoption ziehen, 27 Millionen Euro für Coman. Also, war schon gut, was er da gebracht hat. Er hat ja auch kurz in der Bundesliga gespielt, dann jetzt wurde er vor Götze eingewechselt, also erst Coman, dann Götze, also da war auch schon so ein kleines Signal vielleicht an den Herrn Götze, dass da immer noch nicht so auf ihn gesetzt wird, auch nachdem er so gut in der Nationalmannschaft gespielt hat. Hat ja dann auch das Tor gemacht für die Bayern, aber kommen wir gleich zu. Aber ja, Turin scheint wohl so ein Big-Time-Team zu sein, weißt du, die auf der großen Bühne funktionieren. Ja, definitiv. Finde ich gut. Und den Morata finde ich ja super. Leverkusen Tabellenerster. Ja, stark gespielt, kann man nicht anders sagen. Barca Rom unentschieden. Ich will immer Beate Borisov sagen. Vielleicht kennst du es aus einem früheren Leben, die Beate. Die Beate Borisov? Das kann sein, nur Handy mal durchschauen. Ich habe mir das Handy hier bestellt, ne? Dieses Funktelefon da. Was für ein Funktelefon? Kommt nächste Woche hier, dieses neue Funktelefon. Dieses neue Funktelefon mit der 6 drauf? Ja, mit diesem 3D-Touch und so. Da bin ich aber gespannt, das ist ja Quatsch. Ich finde das iPhone 6 ja so unglaublich hässlich. Von hinten. Aber gut, da ist ja eh irgendwie immer was dran, aber ich finde es unsagbar hässlich. Ich finde, dann sollte man unbedingt sich so ein Telefon kaufen, wenn man so eine Meinung davon hat. Damit man auch wenigstens damit vernünftig umgeht. Ne? Absolut. Kostet ja nichts. Nee. Das gibt Stift und die Uhr auch direkt dazu bestellt. Ne? Die Uhr, nee. Nee, aber den Stift. Nee. 100 Tacken, die haben doch den Knall nicht gehört. Ja, echt. Ich habe es mir direkt in Rosé bestellt. Ja, natürlich. Das ist deine Modelinie, die du auch so trägst. Ne? Das ist ja auch nur so lachsfarbene Hemden, die dann andere als rosa bezeichnen. Schwulhupe. meine bessere Hälfte will sich wohl Rosé zulegen. Ja. Sie darf's auch, ja, passt zur Haarfarbe. Verschwindet dann, wenn die Haare so halb drüber hängen. Vielleicht nimmt sie dann das iPhone auch zweckentfremdend als Haarklammer. Das kann natürlich sein, ja. Deswegen dann in Ruhe. Ja, man weiß es. Man weiß es nicht. Ich halte. Die Wege von Frauen sind grundsätzlich unergründlich. Unergründbar. Man wird sie auch niemals ergründen. Das ist völlig richtig. Ja, Leverkusen schön. Ich bin sowieso leichter Leverkusen-Fan. Nee, das bin ich nicht. Nee, das nicht. Aber ich finde es toll. Ja, Fan. Also, nee, du weißt ja. Also, ich folge ja jetzt sogar bei Twitter einer BVB-Mitgliedstante. Die dich da so retweetet hat und so, oder? Ja, wir haben. Weiß ich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall möchte ich damit sagen, ich bin weltoffen. Mhm. Leverkusen. Besonders du bist welt. egal, Gruppe E, Leverkusen, die kleine Erbse, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, okay, wir haben verstanden. Der Vater von Chicharito, von Hernandez, hatte so grüne Augen, dass man ihn die Erbse genannt hat. Er ist der Sohn, die kleine Erbse, Chicharito. Wir haben. Ja, der wäre Erbsenverkäufer gewesen. Ja, der Erbsenzähler vielleicht. Ja. Also, wir haben es jetzt alle verstanden. Ich möchte das bitte jetzt beenden. Ich möchte zwei Sachen beendet haben. Dass die Leute sagen, kleine Erbse. Und was doch viel wichtiger ist, ein typischer Müller. Das war ein typischer Müller. Da denke ich mir auch immer, meine Fresse, ja. Nur weil er nicht so graziös. Was ist denn hier los? So graziös Fußball spielt wie. Eden Hazard? Nee, wie heißt euer Spieler? Torgan Hazard. Boah, das war mir völlig durcheinander mit euren Weltklasse-Spielern. Das gibt's ja gar nicht. Sagst du was. So, kommen wir zur Gruppe F. Da sind die Bayern. Das gibt's ja gar nicht. Ich habe das Spiel gesehen. Mhm. War nicht so gut. Gegen Augsburg war es auch teilweise gesehen, ja. Oh, Schoko. Schokomaus. Refugees welcome. Guter alter Mittelfinger. Lange nicht gesehen. Ja, war nicht so überragend. Auch gegen Augsburg war das ja nicht so eine starke Performance. Es war ja wirklich ein beschämender Elfmeter. Hast du es gesehen, Pocho? Ja, habe ich gesehen. Also das war wirklich überhaupt nicht. Also wenn das ein Elfmeter war, dann... Das war lächerlich. War komplett lächerlich. Aber hast du ja auch von Anfang an gesagt. Wollen wir jetzt mal die Kirche im Dorf lassen, ne? Ja. Ja, der zweite große Club in der Gruppe mit Arsenal hat verloren gegen Zagreb. Also war ich auch ein bisschen überrascht. Kurz nochmal angesprochen zu der Ausschreitung da zwischen der Polizei und den Bayern-Fans. War schon überzogen, oder? Ich habe jetzt gehört, dass die Bayern-Fans die ein oder andere Sitzschale nach denen geworfen haben sollen. Also, aber dass man da dann gleich so auf die einknüppelt. Ja, es ist halt übertrieben, aber es war ja abzusehen. Ne? Ich meine, es wird auch unter den Polizisten nicht so sein, dass die sagen, ach, das sind Deutsche, auf die stehen wir ja im Moment total. Also meinst du, es ist ein bisschen politisch motiviert? Ja, ein bisschen. Okay. Nee, ich bin mir da nicht so sicher. Ja, doch. Weil so wie die Polizisten da in dem Stadion von Piräus gewütet haben, möchte ich fast schon sagen, hantiert haben mit den Schlagknüppeln, glaube ich, dass sie gar nicht so intelligent sind und wissen, was Deutschland ist. Das ist natürlich möglich. Gruppe G, Chelsea, Kiew, Porto, Maccabi, Tel Aviv. Habe ich nichts gesehen, kann ich nichts zu sagen. War ich im Urlaub. Habe ich auch nichts von gesehen. Mit Sicherheit ist da auch ein schönes Tor gefallen. Oder? Mit Sicherheit. Doch, jetzt weiß ich. Dieses mega direkt Seitfallzieher-Tor von ist das Diego Costa? Ja, ich glaube, ich weiß, was der Stürmer da. Also das ist wirklich der Wahnsinn, das ist wirklich der Wahnsinn. Und Gruppe H, da wurde auch Fußball gespielt. So, ansonsten Champions League erstmal noch keine handfeste Überraschung, oder? Nee, aber es ist ja auch so, dass du nach dem ersten Spieltag auch in der Champions League noch nicht viel sagen kannst. Nein, natürlich nicht. Aber es ist schon mal ein kleiner Indiz, wo es hingehen könnte. Ja, definitiv. Gladbach. Definitiv leider ja. Definitiv leider ja. Dann gucken wir jetzt noch kurz auf den kommenden Spieltag, gucken wir aufs Tippspiel und dann, Pocho, darfst du dich dem weiblichen Körper frönen. Oh, da freue ich mich. Ich bin so drauf, ich muss sogar das Badewasser von dir saufen im Moment, aber das ist zu viel Information, glaube ich. Ne? Ja, hart, ne? So, fünfter Spieltag. Ich mag Frauen, ich kann ja nichts dran ändern. Ja, aber das muss man ja in der Öffentlichkeit nicht so sagen. Ja, doch, da stehe ich zu. Ja, du bist ja ekelhaft. Ich bin einfach nur eine perverse Sau. Mainz gegen Hoffenheim. Die Hoffenheimer mit einem nicht so optimalen Start in die Saison. Aber ich glaube, das könnte sich jetzt gegen Mainz ändern. Ja, es ist schwierig im Moment auch da zu sehen, ne? Weil du hast auch da andere Erwartungen, aber das nicht erst seit dieser Saison, sondern schon seit Jahren. Von daher muss da auch langsam was kommen, denn sonst ist da auch ganz schnell Feuer unterm Dach, glaube ich. Mhm. Ja. Also jetzt natürlich kein Ergebnis, denn Potsche, wir wollen natürlich nicht wissen, was du tippst, weil wir dir nichts natürlich abschreiben wollen. Nein, besonders bei mir, da ich so erfolgreich bin. Ja, genau, deswegen. Aber eher Tendenz Hoffenheim oder Mainz? Eher Tendenz Hoffenheim. Ich auch, muss ich sagen. Ja, ich glaube, Kevin Korani macht 4 Buden. Ja, okay. Wolfsburg gegen Hertha. Ja, Wolfsburg natürlich gar nicht so schlecht gestartet, zeigt auch in der Champions League weiter ihre Zähne. Auch da tendiere ich eher zu den Wölfen. Ja, muss ich auch sagen. Ja, ich glaube auch. Die Wolfsburger sind einfach eine gute Mannschaft, auch wenn sie keiner mag. Ja. HSV gegen Frankfurt, das wird natürlich auch ein Spiel. Die Frankfurter jetzt in der letzten Partie, die da, was war das, 6-3? Ja, Alex Meyer natürlich. Ne? Meyer, da kommt der nach Verletzung zurück, macht direkt einen Hattrick. Also das ist ja unglaublich. Das ist ja nicht so. Das ist eine Tormaschine, ist die reinste Tormaschine. Typischer Meier halt. Ne? Ja, typischer Meier, ja. Das stimmt, auch schöne Frisur, muss man sagen. Ja, da weiß ich nicht, warum er das tut. Ich glaube auch, dass da eine Frau eine Rolle spielt. Ja. Entweder im positiven Sinne, dass er eine neue Frau kennengelernt hat, die gesagt hat, Alex, lass dir doch bitte die Haare lang wachsen, mach dir einen kleinen Dutt, einen Männerdutt daraus. Oder er durfte sich die früher nicht wachsen lassen von seiner Frau aus, hat sich jetzt von der getrennt und lässt sich jetzt erst recht wachsen. Das kann natürlich sein. Payback. Positive oder negative Wertung überlasse ich dem Hörer. Meinst du, lässt sich, wenn die Haare lang genug sind, so einen lockeren, leichten Dutt oben mitten auf dem Kopf, weißt du, was ich meine? Ja, dieser Männerdutt ist ja wieder im Kommen, ne? Ja, also, absolut. Und auch in Paris habe ich es gesehen, dass dieser leicht eingeschlagene Dutt oben auf dem Kopf mit so langen. Also Vollbart dazu eigentlich noch, ne? Ja, aber jetzt meine ich jetzt auch fast bei Frauen. Nur ohne Vollbart. So. Also das habe ich oft gesehen, dass das wohl jetzt en vogue ist. Frauen mit Vollbart sind en vogue? Ja. Okay. Nein, aber kennst du nicht diesen leicht eingeschlagenen Dutt bei Frauen? Doch, ich da, weiß, was du meinst. Der so leicht hoppelt, wenn sie gehen. Aber ich bin Frauenversteher. Ja, das stimmt. Dass du da auf den Dutt guckst, die hoppeln und nicht auf die Möpse, da habe ich jetzt nicht drauf zwischen den Zeilen. Würdest du mich hier als Chauvinisten bezeichnen? Nein, niemals. Das steht mir fremd. Das würde ich niemals machen. Der Chauvinist in unserem Team ist immer noch ich. Ricky wird hier nicht erwähnt. Weil er nämlich im Tippspiel auf verschissenem Platz 2 ist. Deswegen werde ich nichts Positives mehr über Ricky sagen, wenn er nicht in der Sendung ist. Ach so, aber dann natürlich schon. Dann wenn er da ist, sage ich, dass er der beste Mensch der Welt ist. Ansonsten ja, finde ich es nur noch eine ekelhafte Persönlichkeit, dieser Mensch. Ja. Werder Bremen gegen Ingolstadt. Die Schanzer. Ich habe immer ein Problem, das auszusprechen irgendwie. Ja, es hört sich irgendwie ein bisschen pervers an, aber auch Bremen für mich natürlich im Moment ein bisschen angeschlagen aufgrund der Vertrags-Hickhack-Situation bei Thomas Aichi, ne? Er hat ein finales Angebot wohl von Werder Bremen vorliegen, hat aber immer noch nicht ja gesagt. Ich weiß nicht, ob da gegebenenfalls Angebote von anderen Vereinen da sind. Wer weiß. Ja, Gladbach? Nö. Hannover sucht ja auch gerade einen. Ja, ne? Merkst du was? Ja, aber ich glaube, es ist der Bader. Der mit der Meinhof? Nee, ja. Ach so. Zu wünschen wäre es ja, aber es ist leider der von Nürnberg. Boah, den kann ich ja überhaupt nicht leiden. Mag ich auch gar nicht. Das ist so eine richtig... Der hat wahrscheinlich noch nie in seinem Leben gearbeitet und hat durch irgendwelche Kontakte solche Jobs bekommen. Richtig. Ja gut, schlimmer als Herr Duffner kann es nicht werden. Das ist auch richtig. Also Fronzek, Duffner, Bader, da läuft. Das ist schon Creme de la Creme. Ist das. Das läuft bei 600. Es ist ein klassisches... 0-0. Ja. Köln gegen Gladbach. Lass mich da mal kurz voranpreschen. Boah, ich glaube, das gewinnen die Kölner. Ja, ich sag's nicht gerne. Was ist denn dein Gefühl? Tendenz Gladbach? Ja, die Tendenz Gladbach habe ich in den letzten Wochen sehr oft zu spüren gekriegt, dass das falsch ist. Ja. Ich möchte nicht verlieren. Du möchtest? Ich möchte wirklich nicht verlieren. Ich könnte mir ein 2-2 oder sowas vorstellen. Ich würde mir einen Sieg wünschen und ich möchte einfach nicht verlieren. Bitte. Bitte tut mir das nicht an, Borussia. Wer wird stürmen? Von mir aus Maxi Eberl selbst, aber... Ja. Sie verliert nicht gegen den FC. Ich kann eine Woche nicht aus dem Haus. Ich habe Schützenfest im Dorf. Ich meine, da müsst ihr ja auch dran denken. Ne? Ja, na klar. Ach, Mensch, denk doch mal an den Pocho. Es gibt's doch gar nicht. Was war denn das? Hast du das gerade gehört? Okay. Da wurde gerade jemand erdrosselt draußen. Draußen oder bei dir im Wohnzimmer? Nee, draußen. Ja, dann ist ja egal. Was interessieren uns andere Menschen? SV Darmstadt 98 gegen den FC Bayern aus München. Ja, da darf man nicht vergessen, Darmstadt in der Bundesliga seit über 30 Jahren ungeschlagen. Ja, absolut, der einzig natürliche Feind wahrscheinlich von den Bayern. Das kann auch nicht mal Bayern sich auf die Fahne schreiben, die seit 30 Jahren ungeschlagen sind in der Bundesliga. Ja. Andererseits ist es natürlich so, wenn überraschenderweise der FC Bayern dann doch Darmstadt schlagen soll, müssen sich da dann auf die Fahne schreiben, nach über 30 Jahren. Darmstadt-Besieger. Ja, wenn auch immer ein Didi Hallervorden ein bisschen, ne? Didi Hallervorden? Ja, der hat doch mal die Operation für den perforierten Darm. Ja. Ja, und wo? In Darmstadt. Didi Hallervorden möchte nie wieder einen Film mit Til Schweiger machen. Nicht? Mhm. Ich glaube ja auch, der Didi Hallervorden ist so ein verkappter Faschist. Ja, das glaube ich auch. Das kann gut sein. Aber wenn es einer Mannschaft zuzutrauen ist, ich glaube, diese über 30-jährige Winning-Streak der Darmstädter zu... Na, Winning Streak ist ja falsch. Sag einfach Streak. Streak, ja, stimmt. zu schlagen, wenn dann können es, glaube ich, die Bayern schaffen. Oder wenn dann nur noch Real Madrid. Ja, aber die treffen ja noch nicht aufeinander. Noch nicht, das stimmt. Stuttgart gegen Schalke, auch ein schönes Ding. Oh, da kriege ich Besuch. Ich rede mal weiter. Jetzt geht beim Pocho die Antenne in die Höhe. Stuttgart gegen Schalke, Rickys Herzensverein, neben RB Leipzig und neben, was war das andere? Berlin, der dritte Herzensverein von Ricky gegen die Schalker. Im Prinzip könnte man natürlich da auch mal kurz anrufen und fragen, was der gute Ricky denn da tippt. Denn er ist ja Tippspiel Zweiter. Da kommen wir ja gleich nochmal zu. Da gucken wir uns die Top 10 der Tippspieler an. Und gucke natürlich auch, wie der Pocho sich entwickelt hat. Denn der ist ja gar nicht so gut. Aber das sage ich jetzt natürlich nur, wenn der Pocho nicht da ist. Weil sonst haut er mich wieder. Gut, Ricky? Ja, du bist gerade in der Sendung drin. Ich wollte nur mal kurz fragen, Stuttgart gegen Schalke, wie ist denn da deine Tendenz? Ja, ich kann natürlich jetzt hier nicht mein komplettes Fachwissen raushauen. Und dann tippen mir alle nach und plötzlich finde ich mich nur auf Platz 3 wieder. Und diese Schmach möchte ich natürlich nicht über mich ergehen lassen. Deswegen sage ich mal so viel, hoch wird der VfB nicht gewinnen. Schön, ja. Übrigens, ja. Wir haben gerade eine Premiere bei Firken 2.11, wa? Ja. Der Pocho hat gerade während der Sendung Sex. Das ist glaub, grundsätzlich eine Premiere für Pocho. Also auf mehreren Ebenen ein Riesenerfolg und herzlichen Glückwunsch dazu. Der hört dich nicht, weil der hat ja gerade Sex. Ist klar. Gerade da sind die Ohren einfach wirklich das Organ, das am wenigsten mit Blut versorgt wird. Das ist richtig. Ich gucke übrigens gerade Heidenheim gegen Red Bull Leipzig. Ja, einer deiner Herzensvereine. Eine souveräne Vorstellung von Leipzig kann ich an der Stelle vermelden. Ja, wie steht's? Ja, 0-1 selbstverständlich für einen deutschen Meister 2017. Ja, schön. Ja. Das ist schön. Gut, dann bedanke ich mich. Ich bin übrigens schon in Rot. Das ist, glaube ich, eine Anlehnung an den aktuellen deutschen Meister, ja, dass man sich da auch farblich schon mit dem Größten misst. Ja? Du bist jetzt für die Blauen für Heidenheim. Chris? Pocho? Ja? Ja, die traut sich nicht. Ich krieg sie nicht dazu. Die hat Angst, unter den Millionen Zuhörern dabei zu sein. Und ja, das ist schwierig. Der Ricky ist da. Kannst du es normal sagen? Gut, ja, gut. Das ist unser Manager. Dieses Kind ist voll indoktriniert. Indoktriniert, ja. Schwäbisch indoktriniert. Du übrigens, wirklich, ich habe heute die Pressekonferenz von eurem Zorniger gesehen, ein bisschen. Und ich muss leider sagen, da schaltet bei mir alles ab. Nicht nur das Hören, sondern komplett alles. Auch der Schließmuskel schaltet ab. Was ist da los mit dem Typen? Der Name ist Programm. Wir haben übrigens zwei tolle Punchlines überlegt. Ja. Die erste ist, ob Robin Hood irgendwann sich die olympischen Ringe aufwachsen lässt. Ja. Das war eine. Ja. Schön. Und dann habe ich mir noch überlegt, das ist mir heute so gekommen, ob Ralf Rangnick, ja, irgendwann mal diese Brillengläser wieder ans Hubble-Teleskop schraubt. Weil der hat ja wirklich die größte, also ich glaube, das kann man gar nicht mehr messen. Die Sehschwäche, die Ralf Rangnick hat, misst man, glaube ich, schon in Kilometer. Ja. Also das ist unfassbar. Ja. Zwei Punchlines von mir. Schöne Punchlines. Haben wir die auch nochmal untergebracht? Ja, ja. Schön. Ja, ich habe natürlich nur positiv über dich bisher in der Sendung gesprochen und über deine Qualitäten als Tipper in unserem Tippspiel. So kenne ich dich. Ja. Ansonsten, ja, der Pocho, der kommt gleich zum Samenerguss und ich würde sagen, dann beenden wir die ganze Geschichte auch langsam. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Das ist Dekadenz. Diese Art und Weise, wie hier mit mir umgesprungen wird. Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Rücktritt. Der Pocho, der dreht halt völlig durch. Okay, dann lassen wir. Ricky, können wir nächste Woche wieder mit dir rechnen bei Firken 2.11? Ich hoffe. Wir auch. Ich werde dir keine konkreten Aussagen machen. Nein. Da ich immer noch gehandicapt bin von, ja, mein Hase? Was habe ich gerade gesagt? Ich habe ein böses Wort gesagt? Mhm. Hast du gesagt? Was denn? Okay, das ist gut. Nimm das Wort nicht in den Mund. Ich habe immer noch mit den Nachwirkungen meiner Zahnbehandlung zu kämpfen. Ja. Ich hoffe, dass die nächste Woche dann überstanden wird. Hat dich ja auch nicht gehindert, heute 50 Minuten über die 5-Jahres-Sperre von Nick Diaz zu reden. Es waren 20 und es war gestern. Gut. Ja. Ja. Gut, damit schon. Danke ich mich, Ricky. Ja, ich mich auch. Ja. Guten Abend noch. Ja. So, also seine Aussage, seine Kernaussage zu dieser Partie Stuttgart gegen Schalke ist, dass Stuttgart nicht hoch gewinnen wird. Ach, das ist eine gute Aussage. Ich glaube auch nicht, dass Stuttgart hoch gewinnen wird. Aber, da bleibe ich bei, auch da ist natürlich irgendwo die Art und Weise des nächsten Spiels entscheidend für die nächsten Wochen und auch entscheidend für vielleicht sogar den Ausgang der Saison bei Stuttgart. Das ist richtig, da hast du völlig recht. Dortmund gegen Leverkusen das Spiel des Spieltages, ja, glaube 18:30 ich. 18:30 Samstagabend? Sonntag. Das sind drei Spiele Sonntag. Ne? Ja. Meine Fresse, da platzt mir glatt die Hutschnur. 17:30, aber warum? Jo, keine Ahnung, vielleicht hat das auch was mit den internationalen Spielen zu tun. Dass sind da ja natürlich auch alle Mannschaften spielen ja auch unter der Woche in der Euro, ja, Champions League und was weiß ich, was es alles gibt. Toto Lotto Cup und so, das gibt's ja gar nicht. Alles dabei. Sind wir erfolgreich, diese Bundesliga macht ja so viel Spaß. Übrigens in der 5-Jahres-Wertung haben die Bundesliga-Clubs wieder Punkte gut gemacht. Sie haben die Premier League und die Serie A auf Distanz gehalten. Jetzt heißt es nur noch Angriff auf die Primera Division. Auf jeden Fall. Ja. Die kriegen wir auch noch. Die kriegen wir auch noch. Der Abschluss des Spieltags ist ein krönender. Augsburg gegen Hannover 96. Ja. Kann man machen, ne? Kann man machen, das ist richtig. Ich bin gespannt, wie die 96er nach dieser wirklich starken Performance gegen Dortmund. Ja, sie haben, was ist das? 3-1? 4-2 verloren, sowas? 4-2, glaube ich. Verloren gegen die Dortmunder. Das ist aber egal. Die 96er sollten definitiv an ihre Performance anknüpfen, nicht an das Ergebnis, denn sie haben wirklich, wirklich gut gespielt und ich glaube, mit dieser Performance kann man auch in Augsburg Punkte holen. Ich glaube, auch 3 Punkte. Ja, das ist auf jeden Fall. Wenn man diese Form des auch diese Qualitäten der letzten Spiele einfach beibehält. Ne? Ich denke auch. Also dann kann man da wirklich mal einen Dreier mitnehmen. Die Augsburger unglücklich verloren in der Euroleague. Wie findest du das neue Euroleague-Design abschließend? Sehr, sehr edel, finde ich das. Edel, ne? Eine edle Liga jetzt. Ich finde es sogar ein bisschen zu edel, weil es edler aussieht als das Champions League Outfit, um es mal so zu nennen. Ja. Es ist mir auch direkt aufgefallen, besonders halt auch die Art und Weise der Spielergebnisdarstellung und so weiter. Das ist schon, auf jeden Fall eine Aufwertung ist da zu sehen. Das ist richtig. Übrigens, bevor wir jetzt zu unserem letzten Segment kommen, welches Tippspiel heißt, wenn ihr diesen Podcast gerade hört und euch das ein oder andere Schmunzeln auf die Kauleiste gezaubert worden sein, dann honoriert doch bitte diese Aktion mit 5 Sternen. 5 Sternen bei iTunes. Firken zu Elber würde sich sehr darüber freuen, über euer Commitment. Vielen Dank. Tippspiel, Pocho. Ja, Tippspiel ist nicht so mein Thema eigentlich. Ne? Tippspiel ist nicht, noch nicht. Noch ja, nicht. Ich meine, ich mache es da ähnlich wie Gladbach. Ja. Ich verliere erstmal, bevor ich gewinnen darf. Ja, muss man. Aber ich verliere genauso stark wie Gladbach eigentlich. Wie viel da bin ich im Moment? Das, da kommen wir gleich zu, denn da muss ich ein bisschen weiter scrollen. Ich wollte erstmal oben anfangen, wenn es dir. Ja. Also. Auf Platz 1 mit 53 überragenden Punkten der Lukas. Und ich glaube, es ist schon sein zweiter Tag, den er da oben Mann, der kriegt das doch irgendwie geghostet. Da kannst du mir doch sagen, was du willst. Das ist wirklich der Wahnsinn. Der Lukas, der macht mir wirklich Angst und Bange. Da muss man Pate des Tippspiels sozusagen. Es sieht stark danach aus. Übrigens, ihr könnt immer noch joinen bei Kicktipp. Ecken Elver tippt ist dort die Tipprunde. Tretet bei den Pocho, wie gesagt, kriegt er immer noch locker mit 2 guten Tipps rein. Da habt ihr den locker eingeholt. Und es wird auch unter dem, also der Gewinner des kompletten Tippspiels wird dann was bekommen. Was das sein wird, das wissen wir noch nicht, ob es irgendwelchen materiellen Kram geben wird oder ob es irgendwie hier mal bei einer Sendung teilhaben kann oder so. Keine Ahnung, das können wir ja dann mal uns als Ziel setzen für die nächste Sendung, dass wir da vielleicht mal endlich was raushauen können. Und bevor wir weiter im Tippspiel machen, wichtig, bestellt euch jetzt alle FIFA 16 vor. Denn nächste Woche ist es soweit, die Firken 12er Powergruppe startet. Ihr könnt mit mir und Ricky, der Pocho, der spielt Counter-Strike Go nebenbei. Da könnt ihr auch die Firken 12er Gruppe gerne aufmachen, wenn ihr wollt. Kannst, ja. Ne? Ich hab schon einen Hörer dabei, der Murdoch hat mich schon angeschrieben. Oh, der Murdoch? Ja, es funktioniert. Das gibt's ja gar nicht. Also bei Counter-Strike könnt ihr gerne mit dem Pocho da irgendwie kommunizieren. Aber solltet ihr eine PlayStation 4 haben, solltet ihr PlayStation Plus haben und FIFA 16 vorbestellt, also oder kauft es euch im Laden dann am, wann ist denn das eigentlich? Nächste Woche irgendwann, Mittwoch oder so? Donnerstag? Donnerstag, ja. Ich glaube, Donnerstag kommt es raus, da kann ich es gar nicht spielen. Da kann ich es gar nicht spielen. Bin jetzt Kino eingeladen. Ei, wieder mit irgendwelchen ekligen Pärchen, die du überhaupt nicht magst, oder? Widerwärtig, nö, alleine. Ekelhaft. Das Mädchen hier, was sich hier die Schokolade auf dem Körper hat sprühen lassen. Ja. Sie lädt mich ein. Der Besuch reißt auch gerade die ganze Wohnung ab. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ist unfassbar. Sodom und Gomorra. Absolut. Maze Runner 2 wird dort geguckt. Maze Runner 2. Da bin ich ja mal gespannt. Der erste Teil war schon unglaublich scheiße. Dann wird der zweite nicht besser sein. Da bin ich mal sehr gespannt. Lukas auf Platz 1 und auf Platz 2. Warte mal. Kann ich jetzt gar nicht lesen. Warte mal, ich habe gerade Probleme hier. Ich glaube, das ist kyrillisch. Ich glaube, die Buchstaben sind kyrillisch. Ich kann jetzt gerade nicht lesen. Auf Platz 3 ist die Line. Mhm. Gratulation, wer auch immer das. Komisch, dass das wahrscheinlich immer die entgegengesetzten Tipps zu deinen sind. Ne? Aber so viel kann ich sagen, die Person, die Line, die da tippt, weiß größtenteils gar nicht, wer ja, gegen den Spiel. Ja, sie weiß die Abkürzung gar nicht. Ja. Also SGE, dass das Frankfurt ist, das weißt du zum Beispiel gar nicht. Ja. Ist ja auch nicht weiter verwunderlich. Ne? Ist auch nicht, anscheinend nicht wichtig, das zu wissen. Ist ja erfolgreich. Sehr erfolgreich. Und zwar war sie, glaube ich, vorher Zweite. Oder so. Mann. Ja, also da muss man wirklich sagen, Hut ab. Ja, Hut ab. Wer auch immer das ist. Seto Kaiba auf Platz 4, großartig, mit 49 Punkten, voll auf Tuchfühlung. Basti auf der 5, der Polster 01, hat sich so ein bisschen nach oben geschlichen. Der war immer mal so in meinen Regionen, kann ich mich erinnern. Jetzt auf Platz 6, gibt's doch gar nicht. Serafus auf der 7, Marco DLX, langjähriger Hörer, der Basisbaum und der Buttermann. Marco DLX auf der 8 und auf der geteilten 9 Basisbaum, Buttermann und Chris. Was ist das für eine römische Zahl, Pocho? Du, ich sehe es gerade nicht vor mir, um ehrlich zu sein. Was, wie steht's denn da? XCV. XCV? II. Das müsste ja 107 sein. Und Kevo oder Kevo? Ja, Kevo, hartnäckiger Berlin-Fan. Sehr, sehr sympathischer Kerl. Sehr unglaublich sympathischer Kevo, muss man wirklich sagen. Ganz toll. Das sind die Top 10. Und gibt es sonst noch irgendwas Lustiges, bevor wir zu meiner Platzierung kommen? Denn ich glaube, ich bin immer noch vor dir, wobei ich aber, glaube ich, 9 Plätze oder so verloren habe. Ja, es ist ja nicht weiter schwierig, vor mir zu sein. Ich glaube, ich bin da im gesicherten Mittelfeld, um es mal so zu nennen. Jack the Tipper auf Platz 20, finde ich mal Jack schön. Jack the Tipper ist auch schön. Markant, hätte das gedacht? Das. Wir sollten vielleicht auch am Ende der Saison den besten Namen küren. Das Costa natürlich schon. Das Costa, du wurdest erhört. Ja, natürlich. Das ist ja bei mir grundsätzlich der Fall. Bei mir ist ja jede Aussage so etwas, als ob ich auf einer Kanzel stehen würde. Ja, ne? Das ist, können die einen so und die anderen so interpretieren. Ja. Auf der 25 bin ich. Ach. Vorher glaube ich auf 17 oder 19, jetzt auf 25. Bin ein wenig abgeschmiert. Die Nordkurve, der Marek und der Zermi. Und der Timo FCB, immer noch der Timo FCB, das gibt's ja, der stalkt mich hier im Tippspiel, das gibt's ja gar nicht. Die alle punktgleich auf der 25, anscheinend ein sehr beliebter Platz in diesem Tippspiel, der Platz 25. Und dann scrollen wir mal ein bisschen runter, wann denn der Pacho kommt. Ja, ich glaube irgendwo in den 40er Positionen oder so. The Rock hat dich überholt. His. Juan King Ray Cool. Aber der Pocho, 54. ist er. Ja, Gutes, entspanntes Mittelfeld. Ganz entspanntes Mittelfeld. Wenn man keine Ambition hat, dann kann man mit dieser Platzierung sehr zufrieden sein. Dann gucken wir nochmal, was hinten los ist. Douglas Costa kann noch nicht so weit sein. Brian Pillman, Kind? Auf der 104. Wir haben 104 Tipper jetzt. Also auch wenn es natürlich jetzt relativ schwierig wird, jetzt noch beim Tippspiel teilzunehmen und den Pott dann am Ende zu holen am 34. Spieltag. Ey Leute, nehmt einfach teil. Es macht so Spaß. Die 110 will ich jetzt auch noch voll machen. Ja, mindestens. Die 111 ist eine schönere Zahl. Das stimmt natürlich. Also nehmt teil. Es macht wirklich mega, mega Spaß. Vielen Dank an Juli, Stevie Sisu, Toni und Brian Pillman, die da noch sich angemeldet haben bei Kicktipp. Auf dem iPhone, auf Android gibt's das mit Sicherheit auch. Auf Windows Mobile müsste man natürlich jetzt mal ein bisschen nachgucken, ob es das da auch gibt. Dort einfach die Tipprunde Eckenelber Tipp suchen, beitreten, ist eine offene Gruppe und tippt uns in Grund und Boden. Das Ziel ist, Pocho einholen. Ja, und das ist nicht schwer. Das ist wahrlich nicht schwer. Ja, ich glaube, Pocho, du kannst dich an die Brüste wenden. Mhm. Oder? Wie sagt man das? Ja, sagt man so. Ja. Es hat mir wirklich Laune gemacht, eine kurzfristige Ausgabe. Und ja. Ich möchte die auch nicht eine weiter... Eine Bulletin-Ausgabe sozusagen. Ja, das ist richtig. Ohne Odin. Was hast du gesagt? Was? Eine Odin-Ausgabe? Eine Bulletin-Ausgabe. Ach so. Ist das nicht die Zeitschrift von Red Bull? Ja, genau. Ach so. Na gut. Nächstes Mal eventuell dann wieder oder ganz bestimmt mit Ricky Es steht erstmal kein Urlaub an, oder? Du hast erst die kommende Woche Urlaub, oder wie? Die übernächste Woche habe ich Urlaub. Vielleicht können wir dann wieder das so regeln, dass wir alle drei diese Sendung mal begehen können. Viel Spaß beim 5. Spieltag. Pocho, viel Glück. Ja, danke. Viel Glück an die Tipper. Und tatsächlich, das muss ich noch kurz sagen, hat einer dieses 0-3 am Freitag richtig getippt. Weißt du das noch? Ja, weiß ich. Wer war denn das noch? Den muss ich eigentlich nochmal huldigen. Ich weiß es auswendig. Da schickt er bei unserem Twitter-Account einfach mal so ein Screenshot. Schickt er da. Das gibt's doch gar nicht. Wer war denn das noch? Ah, hier. Ja, die Nordkurve. Die Nordkurve war's. Hat das 3-0 der Hamburger gegen Gladbach richtig getippt. Und da muss ich sagen, Hut ab. Ich habe auf die Gladbacher getippt. Ja, ich auch, natürlich. Tresset 84 bei Twitter. Die Nordkurve, toll. Also Respekt. Gottschalk würde sagen, ja, die speckt. Potsch, ich bedanke mich. Viel Spaß mit deinem Club und viel Glück da, ne, in der Champions League. Ja, aber davor hören wir uns ja nochmal. Auf jeden Fall. Das gibt's ja gar nicht. Grüß schön.